Hier ist der Kinderfunk. Hier ist gar nicht der Kinderfunk. Hier ist der Räuber-Hotzenplotz. Der gefürzte Räuber im ganzen Umkreis. Keine Angst. Hier ist nämlich auch der Kasperl. Und wo der Kasperl ist, da kann nichts schiefgehen. Na, ihr werdet schon merken. Und der Seppel ist auch da. Der Freund vom Kasperl. Einmal saß Kasperls Großmutter auf der Bank vor ihrem Häuschen in der Sonne und mahlte Kaffee. Kasperl und sein Freund Seppel hatten ihr zum Geburtstag eine neue Kaffeemühle geschenkt. Die hatten sie selbst erfunden. Wenn man daran kurbelte, spielte sie »Alles neu macht der Mai«. Das war Großmutters Lieblingslied. Seit Großmutter die neue Kaffeemühle hatte, machte ihr das Kaffeemahlen solchen Spaß, dass sie doppelt so viel Kaffee trank wie früher. Auch heute hatte sie die Kaffeemühle schon zum zweiten Mal aufgefüllt. Und eben wollte sie weitermahlen, da rauschte und knackte es plötzlich in den Gartensträuchern und eine barsche Stimme rief »Her mit dem Ding da!« Großmutter blickte verwundert auf und rückte an ihrem Zwicker. Vor ihr stand ein fremder Mann mit einem struppigen schwarzen Bart und einer schrecklichen Hakennase. Er trug einen Schlapphut, an dem eine rote Feder steckte, und in der Hand hielt er eine Pistole. Was fällt Ihnen denn ein, mich so anzuschreien? Wie kommen Sie da herein? Und was wollen Sie eigentlich von mir? Was ich von Ihnen will? Die Kaffeemühle will ich. Her damit. Also hören Sie mal. Die Kaffeemühle wollen Sie? Wer sind Sie denn überhaupt? Ach, Sie lesen wohl keine Zeitung, Großmutter. Denken Sie mal scharf nach, wer ich sein könnte. Um Himmels Willen, Sie haben ja eine Pistole. Sind Sie etwa der Räuber Hotzenplotz? Ja, der bin ich. Alle Leute haben entsetzliche Angst vor mir. Sogar der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser, und der ist immerhin von der Polizei. Also machen Sie keine Geschichten und her mit der Kaffeemühle. Aber die gehört Ihnen ja gar nicht. Die habe ich zum Geburtstag bekommen. Wenn man dran kurbelt, spielt sie mein Lieblingslied. Eben deshalb. Ich will auch so eine Kaffeemühle haben, die ein Lied spielt, wenn man dran kurbelt. Stecken Sie doch die Pistole ein, wenn die versehentlich losgeht. Nicht auszudenken. Großmutter, ich zähle bis drei. Dann knallt's. Eins. Zwei. Bitte nicht, bitte nicht. Hier ist sie ja schon. Na also, warum denn nicht gleich? Und nun passen Sie mal gut auf, Großmutter. Sie bleiben jetzt hier auf der Bank sitzen und rühren sich nicht vom Fleck. Dabei zählen Sie leise bis 999. Wenn Sie bis 999 gezählt haben, dann dürfen Sie meinetwegen um Hilfe rufen. Aber nicht einen Augenblick früher, das sage ich Ihnen. Sonst können Sie was erleben. Verstanden? Der Räuber Hotzenplotz hielt der Großmutter zum Abschied ein letztes Mal die Pistole unter die Nase. Dann schwang er sich über den Gartenzaun und verschwand. Großmutter saß kreidebleich auf der Bank vor dem Häuschen und zitterte. Der Räuber war fort und die Kaffeemühle war auch fort. Es dauerte eine ganze Weile, bis Großmutter endlich mit Zählen beginnen konnte, aber in der Aufregung verzählte sie sich so oft, dass sie mindestens ein Dutzend Mal wieder von vorne anfangen musste. Als sie schließlich doch bei 999 angelangt war, stieß sie einen gellenden Hilfeschrei aus. Hilfe! Dann fiel sie in Ohnmacht. Seppel, Seppel, schnell, schnell, schnell. Ich habe es ganz deutlich gehört. Es hat jemand um Hilfe gerufen. Ich habe es auch gehört, Kasperl. Und der jemand, der da gerufen hat, das war die Großmutter. Ja, was mag denn da passiert sein? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Unglück. Rasch, Seppel, komm rasch. Lass uns nach Hause laufen und nachsehen. Kasperl und sein Freund Seppel waren beim Bäcker gewesen und hatten eingekauft. Eine Tüte Mehl, etwas Hefe und 2 Pfund Zucker. Nun wollten sie noch in den Milchladen süßen Rahm holen. Morgen war nämlich Sonntag und sonntags gab es bei Großmutter Pflaumenkuchen mit Schlagrahm. In diesem Augenblick aber hörten die beiden die Stimme von Wachtmeister Dimpfelmoser. Halt! Stehen bleiben, ihr beiden! Wer hat da um Hilfe gerufen? Ach, der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser, na, das trifft sich ja großartig. Kommen Sie nur gleich mit, Herr Wachtmeister. Wer da um Hilfe gerufen hat, will ich wissen. Die Großmutter. Welche Großmutter? Ja, unsere Großmutter, Herr Wachtmeister. Na, dann los, dann wollen wir gleich mal nachsehen, warum sie um Hilfe gerufen hat. Mit langen Schritten folgte der Wachtmeister Kasperl und Seppel in Großmutters Garten. Dort fanden sie Großmutter vor der Bank, auf dem Rasen liegen. Stocksteif lag sie da. Jedermann sah auf den ersten Blick, sie war ohnmächtig. Vorsichtig trugen sie in die Wohnstube auf das Sofa. Kasperl bespritzte ihr das Gesicht und die Hände mit kaltem Wasser. Davon erwachte sie. Hilfe! Ich bin beraubt worden. Meine Kaffeemühle, meine schöne neue Kaffeemühle, hat er mir weggenommen. Hat sie geraubt. Ja, wer hat sie dir weggenommen? Der Räuber Hotzenplotz. Was Sie nicht sagen, Großmutter. Haben Sie sich auch gewisslich getäuscht? War es wirklich der Räuber Hotzenplotz? Ach, der Herr Wachtmeister Dimpfelmoser ist auch da. Ja. Wie gut, dass Sie da sind, Herr Wachtmeister. Nicht wahr, Sie helfen mir, dass ich meine schöne neue Kaffeemühle wiederbekomme. Natürlich, Großmutter, selbstverständlich bekommen Sie die geraubte Kaffeemühle wieder zurück. Aber wir müssen den Räuber Hotzenplotz erst mal fangen. Und das ist schwierig. Vorläufig kennen wir leider noch nicht einmal seinen Unterschlupf. Der Kerl ist ja so gerissen. Seit 2,5 Jahren führt er die Polizei an der Nase herum. Aber auch ihm wird man eines Tages das Handwerk legen. Dabei hoffen wir nicht zuletzt auf die rege Mithilfe der Bevölkerung. Auf die rege, was? Auf die rege Mithilfe der Bevölkerung. Aha. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass uns die Leute helfen sollen, dem Kerl auf die Spur zu kommen. Ach so. Und wäre der Polizei auch geholfen, wenn jemand den Räuber Hotzenplotz fangen würde? Ja, das wäre natürlich das Allerbeste, Kasperl. Aber was meinst du wohl, wer sich auf diese gefährliche Sache einlässt? Wir beide, Herr Wachtmeister Dimpfelmoser, der Seppel und ich. Machst du mit, Seppel? Aber sicher, der Polizei muss doch geholfen werden. Wir fangen den Räuber Hotzenplotz. Großmutter hatte ein bisschen Sorge. Aber Kasperl und Seppel blieben bei ihrem Entschluss. Sie wollten den Räuber Hotzenplotz fangen und Großmutter wieder zu ihrer Kaffeemühle verhelfen. Nur schade, dass sie nicht wussten, wo Hotzenplotz sein Versteck hatte. Aber nachdem sie bis Sonntagnachmittag angestrengt nachgedacht hatten, kam Kasperl auf eine glänzende Idee. Rasch holte er mit Seppel die leere alte Kartoffelkiste aus Großmutters Keller. Sie trugen sie hinter das Haus und schaufelten sie mit feinem weißen Sand voll, bis nichts mehr hineinging. Ja. So. Und noch eine Schaufel von dem schönen weißen Sand hinein. Und noch eine Schaufel. Oh. Fertig. Jetzt ist sie voll. Ich möchte bloß wissen, wozu du den weißen Sand in die Kiste geschaufelt hast. Seppel, das wirst du gleich merken. Aber zuvor hilf mir, den Deckel wieder hinauftun. So, fass mal an der anderen Seite an. So. Ja. So. Und jetzt? Jetzt nagelst du den Deckel fest, Seppel. Aber so fest du kannst. Und du, Kasperl? Ich hole Farbe und Pinsel. Bis gleich, Seppel. Bis gleich, Kasperl. Ich möchte bloß wissen, was das alles bedeuten soll. Na, na schön. Also erstmal den Deckel draufnageln auf die Kiste. Hier ein Nagel. Und dort nochmal ein Nagel. Geht gut. Schön. Und dort, dort noch ein Nagel. Das war diesmal mein Daumennagel. Oh Jemine, oh Jemine, oh Jemine. Der gute Seppel biss die Zähne zusammen und nagelte tapfer weiter, als sei er ein staatlich geprüfter Kartoffelkistendeckelzunagler. In der Zwischenzeit holte Kasperl den dicken Malerpinsel vom Speicher und rührte in einem Topf rote Farbe an. Als er mit Farbtopf und Pinsel zurückkehrte, hatte sich Seppel gerade zum 57. Mal auf den Daumen geklopft. Der Deckel war festgenagelt. Kasperl tunkte den Pinsel tief in die rote Farbe ein, dann schrieb er, zu Seppels grenzenlosem Erstaunen, mit großen, weithin leuchtenden Buchstaben an die Kartoffelkiste: Vorsicht, Gold. Vorsicht, Gold. Nun verstehe ich überhaupt nichts mehr. Möchtest du mir nicht endlich sagen, was das alles bedeutet? Ja, Seppel, gleich. Aber zuvor muss ich rasch noch mit diesem Bohrer ein Loch in die Kiste bohren. Jetzt gibt man Acht. Ja, so, jetzt ist das Loch fertig. Und nun stecke ich in das Loch, das ich eben gebohrt habe, ein Streichholz. Und jetzt? Jetzt laden wir die Kiste auf Großmutters alten Handwagen und morgen früh fahren wir damit hinaus in den Räuberwald. Dort liegt Hotzenplotz auf der Lauer. Wenn er uns kommen sieht, liest er die Aufschrift auf unserer Kiste und denkt, es ist Gold drin. Und dann? Ja, dann will er die Kiste natürlich haben, der Hotzenplotz. Wir lassen uns überfallen und laufen davon. Hotzenplotz schnappt sich die Kiste und schleppt sie nach Hause. In seine Räuberhöhle? Ja, natürlich in seine Räuberhöhle. Unterwegs aber läuft durch das Loch in der Kiste der Sand aus. Das gibt auf dem Waldboden eine feine Spur, eine Sandspur. Wenn wir nun wissen wollen, wo Hotzenplotz seine Höhle hat, brauchen wir dieser Spur bloß zu folgen. Jawohl, sie führt uns hin. Ja, wie gefällt dir das? Das ist großartig, Kasperl. Das machen wir. Aber vergiss nicht, das Streichholz herauszuziehen, bevor wir davonlaufen. Ach, wo, Seppel? Du kannst dich auf mich verlassen. Ich denke schon dran. Ich mache mir zur Sicherheit einen großen Knoten in mein Taschentuch. Der Räuber Hotzenplotz nahm es mit seinem Beruf sehr genau. Im Sommer stand er wochentags immer pünktlich um 6 Uhr auf und spätestens um 7:30 verließ er die Räuberhöhle und ging an die Arbeit. Auch an diesem Montag lag er seit 8 Uhr morgens hinter den Ginsterbüschen am Waldrand auf der Lauer und beobachtete durch sein Fernrohr die Landstraße. Aber inzwischen war es 9:30 geworden und noch immer hatte er keine Beute gemacht. Ach, schlechte Zeiten. Wenn das so weitergeht, muss ich mich allmählich nach einem anderen Beruf umsehen. Die Räuberei bringt auf die Dauer zu wenig ein und anstrengend ist außerdem. Der Räuber Hotzenplotz wollte sich eben, was er sonst während der Arbeitszeit nur höchst selten tat, eine Prise Schnupftabak genehmigen. Da hörte er auf der Landstraße einen Handwagen knarren. Rasch besann er sich eines anderen und griff statt zur Schnupftabaksdose nach seinem Fernrohr. Hier ist nichts. Da ist auch nichts. Aber guck mal, da hinten auf der Landstraße, die durch den Wald führt, ich glaube, da kommt jemand, da kommen zwei mit dem Handwagen. Ach, sieh mal einer an, der eine trägt eine rote Zipfelmütze, der andere einen grünen Seppelhut. Das kann nur der Kasperl sein mit seinem Freund Seppel. Was mögen denn die beiden in der Kiste drin haben? Halt mal, trägt die Kiste nicht eine Aufschrift? Was steht da geschrieben? Vorsicht, Gold? Tolle Hunde, ja. Die ganze Kiste voll Gold, das ist herrlich. Das nenne ich Räuberglück. Weg mit dem Fernrohr und her mit der Pistole. Hastig riss Hotzenplotz seine Pistole aus dem Gürtel und spannte den Hahn. Er ließ Kasperl und Seppel mit ihrem Wagen bis auf wenige Schritte herankommen, dann sprang er mit einem Riesensatz auf die Straße hinaus. Doch! Oder ich schieße euch über den Haufen. Oh, Hilfe, Hilfe! Ein Räuber! Hilfe! Der Räuber Hotzenplotz! Ja, lauft nur, ihr zwei Helden, lauft nur! Hauptsache, dass mir die Kiste nicht wegläuft, die Goldkiste. Der Räuber Hotzenplotz brach in ein schallendes Gelächter aus, als er sah, wie Kasperl und Seppel Reis ausnahmen. Dann schob er die Pistole in den Gürtel zurück und machte sich daran, die Kiste gründlich von allen Seiten zu beschnüffeln. Ja, der ist zugenagelt. Ja, ja, natürlich, ist ja auch Gold drin. Ja, ob ich mal aufmache und reinschaue? Ach, nein, lieber nicht. Ich muss machen, dass ich hier wegkomme. Sicher sind Kasperl und Seppel zur Polizei gerannt. Na, nicht etwa, dass ich Angst hätte vor der Polizei. Ganz bestimmt nicht. Bin ja schließlich der Räuber Hotzenplotz. Aber sicher ist sicher. Hotzenplotz lud sich die schwere Kiste kurzerhand auf den Rücken. Den Handwagen konnte er auf dem Weg durch den Wald nicht gebrauchen. Er stieß ihn mit einem Tritt in den Straßengraben. Prustend und schnaufend schleppte er seinen Raub durch das Dickicht in seine Räuberhöhle. Er hatte es mit dem Heimkommen so eilig, dass er gar nicht merkte, wie die Kiste auf seinem Rücken mit der Zeit immer leichter und leichter wurde. Denn Kasperl hatte im letzten Augenblick doch noch daran gedacht, das Streichholz herauszuziehen. Und nun rieselte der feine Sand ohne Unterlass durch das Loch im Kistenboden und bildete hinter dem Räuber Hotzenplotz eine dünne Spur. Daheim angekommen, stellte Hotzenplotz die Kiste auf den Tisch. Und nachdem er den Eingang zur Räuberhöhle von innen verriegelt hatte, holte er Hammer und Zange aus dem Werkzeugkasten und machte sich daran, die Kiste zu öffnen. Was ein gelernter Räuber ist der! Versteht sich aufs Goldkisten knacken wie andere Leute aufs Öffnen von Heringsbüchsen. Was für Schätze mögen denn drin sein in der Kiste? Na, das werden wir ja gleich sehen. So. Da ist ja gar kein Gold drin. Was sehe ich? Sand. Ganz gewöhnlichen, schäbigen, weißen Sand. Man hat mich betrogen. Man hat mich zum Narren gehalten, mich, den gefürchtetsten aller Räuber im ganzen Landkreis, den Räuber Hotzenplotz. Ach, ich rate! Ich höre mich, tobe ich, nehme Säbel und schlage die blöde Kiste groß und klein! Der Räuber Hotzenplotz packte mit beiden Fäusten seinen krummen Säbel, stürzte sich auf die arme Kartoffelkiste und hackte sie kurz und klein. Auch den Tisch, der aus starken Eichenbohlen gezimmert war, schlug er in Stücke. Dann rannte er vor die Tür, weil er frische Luft brauchte. Aber was war das? Da führte doch eine feine Sandspur am Boden hin. Sie kam aus dem Waldesdickicht und führte genau auf die Höhle zu. Hotzenplotz hätte kein so gerissener Räuber sein dürfen, um nicht sofort zu wissen, was er davon zu halten hatte. Er stieß seinen gräulichen Fluch aus. Ich begreife erst, was das alles bedeutet. Der Kasperl und dieser Seppel wollen mich ausspionieren. Aber jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt können sich die zwei Burschen auf was gefasst machen. Rache! Rache! Rache! Rache! Kasperl und Seppel waren natürlich nicht auf die Polizei gelaufen, sondern nur hinter die nächste Waldesecke. Dort schlüpften sie in die Büsche und warteten, bis der Räuber Hotzenplotz mit der Kartoffelkiste verschwunden war. Dann kehrten sie vorsichtig nach der Stelle zurück, wo er sie überfallen hatte. Der leere Handwagen lag mit den Rädern nach oben im Straßengraben. Eigentlich kann er ja einem leid tun, der gute Mann. Nanu, nanu, wieso? Weil er die schwere Kartoffelkiste ganz allein schleppen muss. Hoffentlich holt er sich keine Plattfüße. Von mir aus kann er sich krumm und dumm schleppen an dem dummen Ding. Vergiss nicht, dass er ein Räuber ist und Großmutters Kaffeemühle geraubt hat. Übrigens ist hier die Sandspur. Hier, auf dem Waldboden. Donnerwetter, Kasperl. Oh, da hast du recht. Ja, und sie führt mitten hinein ins allerdickste Dickicht. Ah, so jetzt los, Seppel. Halt, Kasperl, nicht so schnell. Wir müssen uns erst verkleiden. Ja, der Räuber Hotzenplotz darf uns auf keinen Fall wiedererkennen. Ja, das ist richtig. Aber wo nehmen wir in der Eile eine Verkleidung her? Furchtbar einfach. Ich leihe dir meinen Hut und bekomme dafür deine Zipfelmütze. So, und was soll ich mit deinem Seppelhut? Dumme Frage. Aufsetzen sollst du ihn. Passt er dir? Schlecht. Umso besser. Du siehst darin aus wie eine Vogelscheuche auf Urlaub. Und ich mit deiner Zipfelmütze? Zum Schieflachen. Großmutter fiele gleich wieder in Ohnmacht, wenn sie dich sehen könnte. Gut, dann bin ich beruhigt. Nun wird uns der Räuber Hotzenplotz ganz gewiss nicht erkennen. Komm, gehen wir. Kasperl und Seppel folgten der feinen Sandspur, die Hotzenplotz auf dem Waldboden hinterlassen hatte. Die Spur war schön deutlich zu sehen, der Wald aber wurde mit der Zeit immer dichter und finsterer. Dachte Seppel, ein richtiger Räuberwald. Nur ein Glück, dass wir gut verkleidet sind. So mochten sie bald eine Stunde gelaufen sein, da blieb Kasperl, der vorne wegging, auf einmal stehen. Die Spur auf dem Waldboden teilte sich. Statt der einen Spur gab es plötzlich zwei Spuren. Die eine führte nach rechts und die andere nach links. Eieieiei, kannst du dir das erklären, Seppel? Nein, Kasperl, aber eine von beiden muss falsch sein. Ja, das fürchte ich auch. Aber welche ist nun die richtige? Schwer zu sagen. Wir müssen es ausprobieren. Am besten, wir trennen uns. Ja, also gut, Seppel. Willst du rechts oder links gehen? Losen wir. Einverstanden. Da, wirf das Geldstück. Wenn du Adler wirfst, heißt das, du sollst nach rechts gehen. Wenn du Zahl wirfst, nach links. Gut, ich werfe jetzt. 1, 2, 3. Hopp! Oh, nein, nicht so hoch, Seppel. Ach, du liebes Bisschen. Jetzt hast du es mitten in die Brombeeren geworfen. Wer soll denn das da herausholen? Weißt du was, Kasperl? Lassen wir es liegen, wo es liegt. Nehmen wir an, ich habe Zahl geworfen. Das könnte doch möglich sein, oder nicht? Ja, klar, das ist durchaus möglich. Also du hast Zahl geworfen und musst nach links gehen. Aber sei vorsichtig, Seppel. Ja, Kasperl, ich werde mir Mühe geben. Ja. Mach's gut und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Seppel. Auf Wiedersehen und mach's selber gut. Der Räuber Hotzenplotz strich sich grinsend den schwarzen Bart. Es freute ihn, dass er den guten Einfall gehabt hatte, von dem Rest des Sandes, der in der Kiste übrig geblieben war, eine zweite Spur zu streuen. Hoffentlich waren Kasperl und Seppel so unvorsichtig und trennten sich. Am Ende der Spur sollte jeder von ihnen sein blaues Wunder erleben. Dafür hatte Hotzenplotz vorgesorgt. Die linke Spur war die richtige, denn sie führte zur Räuberhöhle. Das Schlimme war nur, dass der Räuber Hotzenplotz kurz vor dem Höhleneingang mit schussbereiter Pistole hinter dem Stamm einer knorrigen alten Eiche stand. Im Pistolenlauf steckte zwar keine Kugel, dafür aber eine Ladung gemahlenen Pfeffers. Und ein Schuss aus der Pfefferpistole, das wusste der Räuber Hotzenplotz, war in diesem Falle genau das Richtige. »Ob der Bursche noch lang auf sich warten lässt?« dachte Hotzenplotz. »Aber nein, wenn ihn nicht alles täuschte, kam da schon wer durch den Wald getappt.« Richtig, dort tauchte er zwischen den Bäumen auf. Er trug eine knallrote Zipfelmütze, der Kasperl also. Hotzenplotz konnte ja nicht wissen, dass das Seppel mit Kasperls Mütze war. Kaltblütig hob er die Pfefferpistole und zielte. Er zielte sehr sorgfältig, machte langsam den Finger krumm. Warte, mein Bürschchen, gleich hast du ausgepfiffen. Hilfe! Hilfe, was war das? Da staunst du wohl, wie? Ja, damit hast du wohl nicht gerechnet! Armer Seppel. Er hatte den Schuss aus der Pfefferpistole mitten ins Gesicht bekommen. Hören und Sehen verging ihm. Er nieste und spuckte und hustete ohne Unterlass, wie das brannte und kratzte und in die Augen biss. Schrecklich. Es war schrecklich. Jetzt hatte der Räuber Hotzenplotz leichtes Spiel mit ihm. Hohnlachend band er ihm Arme und Beine mit einem Kälberstrick, lud ihn sich auf den Rücken und trug ihn in seine Räuberhöhle. Dort warf er ihn in die Ecke und ließ ihn weiter niesen. Er freute sich, dass der erste Teil seines Planes so gut geklappt hatte und dass Kasperl nun gefangen in seiner Höhle lag. Kasperl, werdet ihr fragen? In Wirklichkeit war das natürlich der Seppel, den Hotzenplotz da gefangen genommen hatte. Aber weil Seppel ja Kasperls Mütze trug, hielt ihn der Räuber Hotzenplotz für den Kasperl. Und davon ließ er sich selbst dann nicht mehr abbringen, als die Wirkung des Pfeffers bei Seppel allmählich nachließ. Das war Hasching! Das war fürchterlich! Ja, hast du nun endlich ausgeliehen, Kasperl? Auch schön willkommen in meiner Höhle. Gefällt sie dir? Gesundheit, tut mir leid, dass du den Schnupfen hast. Aber das lässt sich nun mal nicht ändern. Das kommt davon. Was musst du auch deine Nase in Dinge stecken, die dich nichts angehen? Zum Wohlsein, Kasperl. Haben Sie eben Kasperl zu mir gesagt? Ja, du bist aber ulkig, Kasperl. Was soll ich denn sonst zu dir sagen? Aber ich bin doch gar nicht der Arschig! Ja, richtig. Ich weiß, dass du nicht der Kasperl bist, sondern der Kaiser von Konstantinopel. Nein, doch, ich bin doch der Seppel. Natürlich, natürlich. Und ich bin der Wachtmeister Dimpfelmoser, falls dir das neu sein sollte. Ich bin aber wirklich der Seppel. Halt's Maul, Bursche! Wenn du mich anschwindelst, dann werde ich grob und versohl dich mit dem Schürhaken. Horch mal, hörst du das Glöcklein bimmeln, das neben dem Höhleneingang am Türstock hängt? Hörst du es? Antworte! Ich höre es. Ja, und weißt du auch, was das Bimmeln bedeutet? Das Bimmeln bedeutet, dass eben gerade jetzt dein Freund Seppel in eine Grube geplumpst ist. In eine Fallgrube. Ja, da staunst du wohl, eh? Das verschlägt dir das Niesen, eh? Aber tröste dich, mein Junge, mit dem Hotzenplotz sind schon ganz andere Leute nicht fertig geworden. Und nun geh ich deinen Freund Seppel holen, damit's dir hier nicht so einsam wird. Überlege unterdessen, ob du nicht vielleicht doch der Kasperl bist. Und viel Vergnügen, Heinzweil! Da saß er nun unversehens ein Stockwerk tiefer, der gute Kasperl, und rieb sich das Hinterteil. Nur ein Glück, dass er sich nicht die Rippen gebrochen hatte. Das hätte leicht sein können bei dem tiefen Sturz und dem harten Aufprall. Stirnrunzelnd schaute er sich in der Grube um. Eieieiei, eine schöne Bescherung. 4 senkrecht glatte Felswände und weiter nichts. Wie soll ich da jemals wieder herauskommen? Aber ich habe ja noch den Seppel. Der wird mich schon finden und mich hier herausholen. Schließlich ist ja der Seppel mein bester Freund. Der lässt mich bestimmt nicht hier unten sitzen. Ganz bestimmt nicht. Ob der Seppel denn nicht bald aufkreuzte? Kasperl spitzte die Ohren. Es war ihm, als hörte er jemand kommen. Aber dieser jemand war leider nicht sein Freund Seppel, sondern der Räuber Hotzenplotz. Kasperl bekam keinen schlechten Schreck, als am Rand der Fallgrube das Gesicht mit dem struppigen schwarzen Räuberbart auftauchte. Hey, hallo. Ja? Seppel, hoffentlich hast du dir das Genick nicht gebrochen. Magst du dem Onkel nicht guten Tag sagen? Ja, denk mal. Der liebe Onkel Hotzenplotz ist gekommen, um dir hier rauszuhelfen. Ja, du willst doch hier raus. Ja, und ob ich hier raus will? Und wenn ich erst mal draußen bin, dann reiße ich aus. Sagtest du was, Bürschchen? Nein. Ja, ich habe gesagt, dass ich hier heraus möchte. Das kann ich mir vorstellen. Also gib acht, was du tun musst. Ich lass dir hier an diesem Schrick einen Sack hinunter. Ja, jetzt pass auf. Da kommt der Sack. Fass ihn an und dann steig hinein, Seppel. Was, in den Sack soll ich steigen? Ja, in den Sack sollst du steigen. Ich will dich drin raufziehen. Anders geht es ja nicht. Ach so, ja. Also nur mach schon zum Donnerwetter nochmal und vergiss deinen dummen Hut nicht da unten. Ach so, ja, richtig, der Seppelhut. Den hätte ich glatt in der Grube liegen lassen. Da bist du nun endlich fertig? Ja. Ja, also, da wollen wir mal. Hey! Der Räuber Hotzenplotz zog Kasperl im Sack aus der Fallgrube herauf, wie in einem Aufzug. Aber als er ihn glücklich oben hatte, tat er das, was Kasperl an seiner Stelle auch getan hätte. Er band den Sack zu. Jetzt war Kasperl erst recht gefangen. Da half alles Zappeln und Schreien nichts. Hotzenplotz warf sich ihn über die Schulter und ab in die Räuberhöhle. Dort ließ er den Sack neben Seppel zu Boden plumpsen und öffnete ihn ein wenig. Aber nur so weit, dass Kasperl den Kopf hervorstrecken konnte, den Kopf mit dem Seppelhut. Weiter ließ ihn der Räuber Hotzenplotz nicht heraus. So, nun wird sich ja wohl rausstellen, wer von euch beiden der Kasperl ist und wer der Seppel. Geh nur noch rasch die Tür verriegeln. Stell dir vor, der verwechselt uns. Er hält dich für den Seppel und mich für den Kasperl. Lassen wir ihn dabei, Seppel. Vielleicht nützt es uns. So, du Kerl mit der roten Zipfelmütze. Willst du nun endlich zugeben, dass du der Kasperl bist? Warum gibst denn du keine Antwort, was? Was soll er Ihnen denn antworten? Sie wissen es ja doch viel besser, Herr Plotzenholz. Hotzenplotz heiße ich. Verzeihung, Herr Lotzenputz. Dummkopf. Wieso? Weil ich Hotzenplotz heiße, zum Donnerwetter nochmal. Kannst du dir nicht mal die einfachsten Namen merken? Aber natürlich, Herr Potzenlotz. Herr Potzenlotz, mir scheint, du bist wirklich so dämlich, wie du aussiehst mit deinem Seppelhut. Na, ich werde mir erstmal eine Prise Schnupftabak genehmigen. Und dann sollt ihr erfahren, wie ich mir euer weiteres Schicksal vorstelle. Zum Wohlsein, Herr Rotzenmutz. Ach, das hat aber wohlgetan. Das hat aber so richtig wohlgetan. Doch nun zu euch, ihr beiden traurigen Helden. Ich hätte euch ein bisschen mehr Grips zugetraut. Aber wie dem auch sein mag, ihr wolltet mich ausspionieren. Seid nun in meiner Hand, und das ist gut so. Ihr verdient allerdings kein Mitleid. Ich könnte euch, wenn ich wollte, den Bauch aufschlitzen. Und dann Kragen umdrehen. Das passt mir im Moment nicht. Warum nicht? Weil ich mir was Besseres ausgedacht habe für euch. Kasperl, dich mit deiner feinen roten Zipfelmütze, dich lege ich an die Kette wie ein Hund. Wow. Du bleibst in der Räuberhöhle und wirst für mich arbeiten, bis du schwarz wirst. Ach, du liebe Zeit. Und ich, Seppel, dich verkaufe ich. Was? Verkaufen soll? Ja. Verkauft soll ich werden? Ja, aber an wen denn, um Himmels Willen? An wen? An den großen und bösen Zauberer Petrosilius Zwackelmann, meinen alten Freund. Der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann hockte verdrossen in der Küche seines Zauberschlosses und schälte Kartoffeln. Er war zwar ein großer Zauberer, der mit Leichtigkeit einen Menschen in jedes beliebige Tier verwandeln und aus Dreck Gold machen konnte, aber Kartoffeln die Schale herunterzuzaubern, das war ihm trotz vieler Mühe noch nie gelungen. Wenn er also nicht immer bloß Nudeln und Graupen essen wollte, musste er sich wohl oder übel von Zeit zu Zeit die Küchenschürze umbinden und das lästige Geschäft des Kartoffelschälens selbst besorgen. Wenn ich wenigstens einen Dienstboten hätte, der mir das Kartoffelschälen abnehmen könnte. Aber nein, ich habe auch keinen Dienstboten. Und warum nicht? Weil ich noch keinen gefunden habe, der mir gepasst hätte. Solch ein Dienstbote müsste nämlich vor allem dumm sein. Nur einen Dummkopf könnte ich in mein Zauberschloss aufnehmen, ohne dass er mir auf die Schliche kommt. In diesem Punkt kann man als Zauberer gar nicht scharf genug aufpassen. Bevor ich mir da eine Laus in den Pelz setze, ist es viel besser, ich schäle mir die Kartoffeln selber auch, siehst du, wenn es mir lästig fällt. Petrosilius Zwackelmann hatte während des Nachdenkens mit der Arbeit ausgesetzt. Nun wollte er weiter schälen. Da schellte die Hausglocke. Augenblick, komme gleich. Zauberer Zwackelmann lief in den Flur hinaus, griff nach dem schweren Riegel und wollte das Schlosstor öffnen. Aber in letzter Sekunde besann er sich, dass er ja die Küchenschürze noch vor dem Bauch hatte. Ach du liebe Zeit, Petrosilius Zwackelmann in der Küchenschürze! Das fehlte gerade noch, dass ihn jemand in diesem unwürdigen Aufzug zu Gesicht bekam. Ja, doch, ich komme! Zwackelmann riss sich die Küchenschürze herunter, aber wohin mit ihr? Hokus Pokus! Der große Zauberer Zwackelmann schnackelte mit den Fingern, da schwebte die Küchenschürze von selbst in die Küche hinaus und hängte sich im Geschirrschrank an ihren Haken. Die Hausglocke schellte zum dritten Mal. Ach, immer hübsch mit der Ruhe. Ich bin ja schon da. Ja, mag das bloß sein, so ein ungeduldiger Bursche. Na endlich, Zwackelmann, altes Haus. Ach, du bist es, Hotzenplatz. Ja, Zwackelmann. Lässt du dich wieder auch mal bei mir sehen? Willkommen bei mir, willkommen. Ja, magst du nicht eintreten? Natürlich. Immer rein mit dir. Ja. Aber sag mal, ich sehe, du schleppst einen Sack auf dem Rücken. Wirf ihn doch hier in die Ecke. Nein, Zwackelmann, alter Freund, der muss mit in ein Schloss, den brauch ich. Ja, wie du willst, aber komm jetzt endlich. Am besten, wir gehen in mein Studierzimmer. Im Studierzimmer Zwackelmanns stand ein mächtiger Bücherschrank, der mit dicken in Leder eingebundenen Büchern gefüllt war. Stöße von dicken in Leder eingebundenen Büchern lagen auch auf dem Schreibtisch, der Fensterbank und dem Fußboden. Über dem Schreibtisch hing an der Zimmerdecke ein Krokodil, das war ausgestopft. Petrosilius Zwackelmann ließ sich in seinem Sessel hinter dem Schreibtisch nieder und zeigte auf einen Lehnstuhl, der ihm gegenüberstand. Willst du nicht Platz nehmen, alter Knabe? Ja, wahrscheinlich gern, Zwackelmann. Oh, aber flickst noch mal, da sitzt es sich aber verdammt bequem. Ja, Prise gefällig? Ja, natürlich, immer her damit. Hokus Pokus! Bitte, bediene dich. Dann wetter noch mal. Du kannst es aber. Schnackelt mit den Fingern, greift in die leere Luft und zaubert aus dem Nichts eine Schnupfsabaksdose herbei. Also, da bin ich so frei. Oh, da... Ja, sagte. Du niest mir ja das Krokodil von der Decke. Teufel, mein Lieber, das nenne ich aber einen Tabak. Der ist ja dreimal so scharf wie gestoßene Glasscherben. Sag mal, wo kriegt man denn den? Eigenbau, meine Spezialmischung, Marke Nasentrost. Na, da, nimm dir doch eine Prise. Ja, mit Vergnügen, mein Lieber, mit dem allergrößten Vergnügen. Wüsste gar nicht, was ich lieber... Übrigens, hör mal, lieber Zwackelmann, da ist mir ein Gedanke gekommen. Könnten wir nicht ein Geschäft machen? Ein Geschäft? ja, ein Geschäft mit Schnupftabak. Was könntest du mir schon bieten, Hotzenplotz? Weißt du denn nicht, dass ich Geld wie Heu habe? Weiß ich, aber wer spricht denn von Geld? Ich biete dir etwas viel Besseres. Etwas, wonach du seit langem vergeblich suchst. Etwas, wonach ich seit langem vergeblich suche? Ja. Etwa ein neues Zauberbuch? Nein, viel was Besseres. Einen Dienstboten. Ach, ja, wirklich? Ja. Ein Dienstbote? Ist er aber auch dumm genug? Dümmer geht es nicht mehr. Und wo hast du ihn? Hier im Sack steckt er. Hotzenplotz knüpfte die Schnur auf, mit der er das obere Ende des Sackes zugeschnürt hatte. Der Sack glitt herunter, zum Vorschein kam Kasperl mit Seppels Hut auf dem Kopf. Petrosilius Zwackelmann schnackelte mit den Fingern und zauberte seine Brille herbei. Er setzte sie auf die Nase und musterte Kasperl durchdringend. Kasperl machte das dümmste Gesicht, das er machen konnte. Ist er wirklich so dumm, wie er aussieht? Mindestens. Das ist gut, das ist sehr gut. Wie heißt er denn? Seppel. Aha. Also, Seppel, ich nehme dich hier. Kannst du Kartoffeln schälen? Ja, natürlich, Herr Schnackelmann. Du verdrehst meinen Namen, Kerl? Ich bin auch nicht einfach ein Herr. Ich verlange von dir die Anrede großer Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Merke dir das gefälligst. Sehr wohl, großer Zauberer Zipodilius Wackelzahn. Beim Satan und seiner Großmutter! Glaubst du, ich dulde es, dass du dich über mich lustig machst? Soll ich dich auf der Stelle in einen Affen verzaubern? Oder in einen Regenwurm? Halt ein, großer Zauberer, Petrosilius Zwackelmann. Der Seppel verdreht ja deinen Namen nicht absichtlich. Er kann ihn sich nicht merken, der ist doch zu dumm dazu. Ach so, das ist trefflich. Der Bursche gefällt mir, er ist wie geschaffen für meinen Haushalt. Ich bringe ihn rasch in die Küche, dort mag er Kartoffeln schälen. Und dann wollen wir beide in aller Ruhe über den Preis reden. Reden wir lieber gleich drüber. Ja, auch gut. Biete dir, sagen wir, einen halben Sack Schnupftabak. Einen halben Sack? Ist das nicht ein bisschen wenig für einen ganzen Dienstboten? Also schön, du bekommst einen ganzen Sack. Top. Top, top, top, top, alter Knabe. Und von jetzt an kannst du mit dem Seppel machen, was du willst. Jetzt gehört er ja dir. Den Rest des Tages verbrachte Kasperl in Zauberer Zwackelmanns Schlossküche beim Kartoffelschälen. Der große und böse Zauberer konnte von diesen ersten Kartoffeln, die er nicht eigenhändig zu schälen brauchte, gar nicht genug kriegen. Zu Mittag vertilgte er 7 Schüsseln Kartoffelbrei und zum Abendbrot 6,5 Dutzend Kartoffelklöße in Zwiebeltunke. Kein Wunder, dass er an diesem Abend in bester Laune war. Endlich erhob er sich von der Tafel, klopfte Kasperl leutselig auf die Schulter und sagte: Boah, genug für heute. Ja, nun will ich dir deinen Schlafplatz zeigen. Komm mit, Seppel. Kasperl folgte dem großen Zauberer Petrosilius Zwackelmann über den Flur in ein kleines Zimmer. Dort standen ein leeres Bettgestell und ein Waschtisch. Dies ist deine Kammer, Seppel. Hier wirst du schlafen. Was? Hier? Auf dem leeren Bettgestell? Geduld, du bekommst einen Strohsack, ein Leintuch, ein Federbett und ein Kopfkissen. Das kostet mich weiter nichts als ein Fingerschnackerl. Ja, zappalott, zappalott, ist das aber fix gegangen. Und alles stimmt haargenau, wie Sie es gesagt haben. Ja, ich begebe mich nun zu Bette. Gute Nacht, Seppel. Gute Nacht, großer Zauberer Epolidius Dackelschwanz. Gute Nacht. Petrosilius Zwackelmann schritt von dannen. Er hatte sein Schlafgemach droben im Schlossturm im 5. Stock. Aber Kasperls Kammer lag ebenso wie die Küche im Erdgeschoss. Wenn man zum Fenster hinausschaute, blickte man in den Kräutergarten. Dahinter begann der Wald. Und das Fenster? Das Fenster ist nicht vergittert und lässt sich von innen öffnen. Nicht schlecht ist das, gar nicht schlecht ist das. Ich fürchte, ab morgen muss der große und blöde Zauberer seine Kartoffeln schön wieder allein schälen. Kasperl wartete, bis es draußen ganz dunkel geworden war. Wenn er hier freikam, wollte er schleunigst auch seinen Freund Seppel befreien. Wie das zu machen war, würde ihm schon noch einfallen. Erstmal weg hier. Ob Petrosilius Zwackelmann wohl schon schläft? Vorsichtig schlüpfte Kasperl zum Fenster hinaus in den Kräutergarten. Er spähte am Schloss empor. Alles war finster und totenstill. Gut so. Der Gartenzaun war nicht besonders hoch. Doch als Kasperl darüber hinwegsteigen wollte, geschah etwas Unerwartetes. Jemand ergriff ihn von hinten am Rockzipfel und beim Kragen und riss ihn zurück. Ziemlich unsanft landete Kasperl auf seinen vier Buchstaben. Ei, ei, ei, Nanu, wer hat mich denn hier gepackt? Etwa der große und böse Zauberer höchstpersönlich? Ängstlich blickte sich Kasperl um. Aber, Nanu, es war weit und breit niemand zu sehen im Kräutergarten. Ich glaube, er hat mir was vorgemacht. Ich will es noch einmal versuchen. Diesmal an einer anderen Stelle. Gedacht, getan. Kasperl erhob sich und trat ein paar Schritte zurück. Dann rannte er auf den Gartenzaun los. Er wollte mit Schwung hinüber, aber es glückte ihm wieder nicht. Diesmal erwischte ihn wer beim Schlafittchen und schleuderte ihn zurück, dass er hinplumpste wie ein Mehlsack. Er blieb eine Zeit lang liegen, wo er gerade lag, nämlich mitten in Zauberer Zwackelmanns Petersilienbeet. Er spitzte die Ohren, aber nichts rührte sich. Heda, ist jemand da? Keine Antwort. Wenn jemand da ist, dann soll er sagen. Alles blieb totenstill. Nur der Wald rauschte draußen, jenseits des Gartenzaunes. Also ich muss mich getäuscht haben. Anders ist das gar nicht möglich. Versuchen wir es also zum dritten Mal. Aber zum Drübersteigen habe ich jetzt keine Lust mehr. Jetzt kriech ich drunter weg. Auf allen Vieren kroch Kasperl den Zaun entlang und suchte nach einem Durchschlupf. Hier war eine Latte locker. Sie ließ sich zur Seite schieben. Die Lücke war groß genug für ihn. Fein, dachte Kasperl und wollte hinauskriechen. Doch er hatte auch diesmal Pech. Man packte ihn bei den Füßen und zerrte ihn kurzerhand weg vom Zaun. Aber damit noch nicht genug. Plötzlich machte es Klatsch und Kasperl bekam eine furchtbare Ohrfeige. Von dem Aufschrei erwachte der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann, machte Licht an und beugte sich eine Nachtmütze auf dem Kopf aus dem Fenster des Schlafgemaches im fünften Stock. Ei, was muss ich da sehen und hören? Der Seppel will ausreißen, aber, wer wird denn so dumm sein, Seppel? Aus meinem Zauberschloss gibt es für dich keinen Weg hinaus. Wenn du das Schloss verlassen willst, dann entweder mit meiner Erlaubnis, die ich dir aber niemals erteilen werde, oder es geht dir um kein Haar besser als eben jetzt. Leg dich nun schlafen, Seppel, und störe mich künftig nie mehr in meiner Nachtruhe. Sonst... Blitz fuhr hernieder und schlug eine knappe Handbreit vor Kasperls Fußspitzen in den Erdboden. Kasperl bekam einen Riesenschrecken. Und droben im fünften Stock seines Schlossturmes knallte der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann unter hohen Gelächter das Fenster zu. Am nächsten Morgen musste Kasperl dem großen Zauberer einen ganzen Waschkessel voll Kartoffelmus kochen. Und Zwackelmann legte den Löffel erst wieder aus der Hand, als der Kessel leer war. Dann wischte er sich zufrieden mit einem Zipfel des Zaubermantels den Mund ab. Oh, das hat gut geschmeckt. Das hat wirklich gut geschmeckt. Ja, das habe ich gemerkt. Sagtest du etwas, Seppel? Ich sagte, dass ich gemerkt habe, dass es Ihnen gut geschmeckt hat. Ich hatte gehofft, dass Sie mir eine Kleinigkeit übrig lassen. Du hast Hunger? Oh, das kann man wohl sagen. Dann will ich mal kurz mit den Fingern schnackeln. Hokus Pokus, Butterlu, Brotulu, Kasulu. Schlippertipix. Ja. Sie sind ja das reinste Tischlein, deck dich. Ist das alles für mich allein? Ja, das ist alles für dich allein. Die Butter, das Brot und der Käse. Warte noch mit dem Frühstück. Ich habe dir etwas zu sagen. Seit dem Abenteuer von gestern Nacht war sich Kasperl darüber im Klaren, dass er das Zauberschloss nur mit der ausdrücklichen Erlaubnis des großen und bösen Zauberers wieder verlassen konnte. Wie aber diese Erlaubnis bekommen? Dass ihn Petrosilius Zwackelmann nicht ohne schwerwiegende Gründe freilassen würde, stand fest. Also musste für solche Gründe gesorgt werden. Kurz und gut, Kasperl hatte sich vorgenommen, in Zukunft alles so dumm wie nur irgend möglich zu machen. Damit wollte er Petrosilius Zwackelmann zur Verzweiflung bringen. Vielleicht wurde der große Zauberer dann so wütend, dass er ihn aus dem Schloss jagte. Aber ganz so einfach, wie Kasperl im Stillen gehofft hatte, war die Sache mit dem Davongejagtwerden leider doch nicht. Das sollte sich bald herausstellen. Um es kurz zu machen, Seppel, heute muss ich dich hier allein lassen, denn ich reise zu einem Kollegen in Buxtehude und werde erst in den späten Abendstunden zurückkehren. Ausreisen kannst du nicht, davon hast du dich überzeugt. Aber wenn du hungrig bist, geh in die Speisekammer und hole dir, was du magst. Und im Übrigen wirst du arbeiten. Merke dir, was du tun sollst. Ja. Erstens 6 Eimer Kartoffeln schälen und klein schnippeln für das Abendbrot. Zweitens 3 Klafter Holz zersägen, spalten und aufstapeln. Drittens den Fußboden in der Küche schrubben. Und viertens im Kräutergarten die leeren Beete umstechen. Hast du dir alles gemerkt? Wiederhole es! Jawohl, wie du befiehlst, großer Zauberer Spektrophilius Zackelspann. Zum Kuckuck, was soll ich denn? Eben habe ich es doch noch ganz genau gewusst. Siehst du nicht, dass ich weg möchte? Nimm deinen Grips zusammen und antworte. Du sollst erstens... Ja, ich soll erstens... Ich soll erstens... Erstens... Moment mal. Ah, Moment mal, ich glaube, jetzt weiß ich es wieder. Also, ich soll erstens 6 Eimer Kartoffeln zersägen, spalten und aufstapeln. Zweitens 3 Klafter Holz schrubben. Drittens den Fußboden in der Küche schälen und klein schnipseln für das Abendbrot. Viertens... Aufhören! Aufhören mit dem Quatsch! Auf der Stelle aufhören! Wieso aufhören? Ich habe doch noch gar nicht angefangen. Weil du alles verwechselt und durcheinander bringst. Fang doch einmal von vorn an. Ja, aber gern, großer Zauber, Reprozilius Fackelspann. Ich soll also erstens 6 Eimer Kartoffeln umstechen, zweitens den Fußboden in der Küche zersägen, spalten und aufstapeln, drittens im Kräutergarten die leeren Beete schrubben und viertens, was war doch das vierte gleich? Blödsinn! Beim Teufel und seinem glühenden Höllenrock! Blödsinn! Blödsinn! Wieso ist das Blödsinn? Wieso? Weil du dumm bist. Staudumm bist du. Nicht mal die einfachsten Arbeiten kannst du dir merken. Es ist zum Verzweifeln mit dir. Zum Verzweifeln! Zornig stampfte der große Zauberer mit dem Fuß auf. Jetzt passiert's, dachte Kasperl. Jetzt jagt er mich gleich davon. Aber leider, der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann jagte ihn nicht davon, denn er brauchte ihn ja viel zu sehr zum Kartoffelschälen. Er schnackelte mit den Fingern und zauberte aus der Luft eine Flasche Doppelkümmel herbei. Damit spülte er seinen Ärger hinunter. Das war notwendig. Doch nun höre mir zu, Seppel, dass du ein grässlicher Dummkopf bist, wie du mir eben wieder bewiesen hast, ist zwar in mancher Beziehung sehr ärgerlich, hat aber unbestreitbar seine gewissen Vorteile. Darum genügt es mir, wenn du bis heute Abend 6 Eimer Kartoffeln schälst. Schälst und kneinschlippelst, wohlgemerkt. Denn ich wünsche zum Abendbrot Bratkartoffeln zu speisen. Ja, und die anderen Arbeiten, großer Zauberer? Die anderen Arbeiten seien dir dummheitshalber erlassen. So, nun muss ich mich sputen, sonst denkt mein Kollege in Buxtehude, ich habe ihn vergessen. Der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann eilte empor auf die oberste Plattform des Schlossturmes. Dort breitete er seinen weiten, mit roten und gelben Zeichen bestickten Zaubermantel auf den Fußboden, setzte sich mitten darauf und sprach einen Zauberspruch. Hokuspokus! nach Buxtehudium! Und der Zaubermantel erhob sich mit Petrosilius Zwackelmann in die Lüfte und trug ihn nach Buxtehude. Viele Stunden lang hatte Seppel allein in der finsteren Räuberhöhle gelegen, im hintersten Winkel zwischen dem Pulverfass und der Pfeffertonne. Mit dem linken Fuß war er an die Wand gekettet, er lag auf dem nackten Steinboden und zitterte vor Kälte. Hunger hatte er außerdem. Erst gegen Abend kam Hotzenplotz wieder angepoltert. Er kippte den Sack mit dem Schnupftabak von der Schulter, dann schmiss er den Hut und den Mantel in eine Ecke und zündete eine Kerze an. So, alter Kasper, nun hat es sich ausgefaulenzt. Jetzt wird gearbeitet. Streck mal den linken Fuß her, ich will dich für eine Weile losketten. Ja, nun mach's an Herd, mach Feuer. Ich habe mir unterwegs eine ganz fette Gans besorgt. Wenn du Feuer hast, dann rupfe sie und rasch an den Bratspieß. Ich mag sie schön knusprig von allen Seiten. Aber pass auf, dass sie dir nicht anbrennt. Einstweilen werde ich es mir bequem machen und meinen Hausrock anziehen. Seppel rupfte die Gans und briet sie. Während er brav den Spieß drehte, stieg ihm der Bratenduft in die Nase. Ihm wurde ganz schwach davon. Ob ihm der Räuber Hotzenplotz wohl einen Happen abließ? Aber der Räuber Hotzenplotz dachte gar nicht daran. Als der Gansbraten fertig war, schnalzte er mit der Zunge. Dann aß er den leckeren Vogel ratzeputz auf. Und Seppel ging leer aus. Er bekam nicht einmal einen schäbigen Knochen zum Abnagen. Ach, das hat gut geschmeckt. Er ist ja ein zartes, knuspriges Vögelein. Ich schätze, jetzt könnte ich einen Kaffee vertragen. Hol mal die Kaffeemühle aus der Truhe, Kasper. Die Kaffeemühle? Ja. Großmutters Kaffeemühle? Meine Kaffeemühle, du Dummkopf. Verstanden? Na, spute dich. Los. Die Bohnen nimm aus der Büchse da. Hurtig, los. Großmutters Kaffeemühle. Hier ist sie. Na. Willst du mal schneller kurbeln, du Trauerkloß? Schneller! Noch schneller! Ach, wie schrecklich ist das? Wie schrecklich! Na, was ist denn los mit dir, Kasper? Glaube gar, du flänzt. Na, warte mal, ich will dich ein bisschen aufheitern, alter Heulmeier. Gib mir mal deine Zipfelmütze. Die Zipfelmütze? Ja, her damit. Du gefällst mir nicht in dem blöden Ding. Oh, meine Haare. Ach, sei nicht so zimperlich, schäm dich. Was machen Sie denn mit der Mütze? Um Himmels Willen, Sie werfen sie ja ins Feuer. Na und? Ist das nicht ein Spaß? Nein. Finde, das ist zum Totlachen, wie die brennt, nein, diese dämliche Zipfelmütze. Der Räuber Hotzenplotz lachte und Seppel weinte. Aber wenn sie gewusst hätten, was für eine furchtbare Dummheit der Räuber in diesem Augenblick begangen hatte, dann wäre es genau umgekehrt gewesen. Dann hätte Seppel gelacht und der Räuber geweint. Oder er hätte sich doch zumindest die Barthaare einzeln ausgerissen vor Zorn. Aber woher hätten sie das auch wissen sollen? Sie waren ja keine Hellseher. Auch Kasperl war nicht gerade bei bester Laune. Seit dem frühen Morgen saß er in Zauberer Zwackelmanns Schlossküche und schälte Kartoffeln. Der große und böse Zauberer selbst war auf seinem Mantel nach Buxtehude zu einem Kollegen geflogen, und Kasperl war ganz allein in dem unheimlichen Schloss zurückgeblieben. Oder etwa doch nicht allein? Mitten im besten Kartoffelschälen hörte er plötzlich ein merkwürdiges, dumpfes Geräusch. Nanu, was bedeutet denn das? Ich glaube, da schluchzt jemand. Seltsam. Mir scheint, da schluchzt wirklich jemand. Bin ich denn nicht allein hier? Oh, also, das kann ich mir auf die Dauer nicht mit anhören. Davon wird man ja trübsinnig. Ich muss nachsehen, was da los ist. Kasperl lauschte, aus welcher Richtung das Schluchzen kam. Er folgte ihm aus der Küche hinaus, auf den Flur und dann weiter zur Kellertür. Es drang aus der Tiefe des Kellers zu ihm herauf. Sollte er sich ein Herz fassen und hinabsteigen? Er lief in die Küche und nahm die Laterne vom Haken über dem Spültisch. Ein Streichholz her, ritsch an den Docht gehalten und, ja, fertig. Vorsichtig stieg er die glitschige Kellertreppe hinab. Es war feucht hier und modrig. Ihn fröstelte. Dicke Wassertropfen fielen von der Decke und klatschten ihm auf den Hut. Nun stand er in einem langen, niedrigen Gang, und nach 10 oder 20 Schritten stieß er auf eine Tür. Ei. Eine eisenbeschlagene Tür und ein Schild daran. Eintritt streng verboten. Ob ich da trotzdem weitergehe? Ach was, ich versuche es. Nanu, da ist ja schon wieder eine Tür. Auch sie trägt ein Schild. Eintritt strengstens verboten. Mir scheint, es wird immer verbotener. Also langsam wird mir die Sache unheimlich. Also es hilft alles nichts. Ich muss weiter. Ich glaube, dieser Keller besteht überhaupt bloß aus Türen und wieder Türen. Das ist jetzt glücklich die dritte. Eintritt allerstrengstens verboten. Ob ich nicht doch lieber umkehre? Nein. Ich muss weiter. Ich habe das Gefühl, dass ich hier gebraucht werde. Knarrend und quietschend öffnete sich vor Kasperl die dritte und letzte Tür. Im Schein der Laterne sah er, dass er in ein kleines unterirdisches Gewölbe geraten war. Aber dieses unterirdische Gewölbe hatte keinen Fußboden. Eine Handbreit vor Kasperls Schuhspitze tat sich ein tiefer, mit schwarzem Wasser gefüllter Abgrund auf. Unwillkürlich wich Kasperl ein Stück zurück und stemmte sich mit dem Rücken gegen den Türpfosten. Hallo. Ist da wer? Ja, hier ist jemand. Hier ist jemand. Aber wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Hier unten im Wasser bin ich. Du musst die Laterne ein wenig tiefer halten. Nun, jetzt siehst du mich aber. Ja, jetzt schon. Und wofür hältst du mich? Ja, wenn du ein bisschen kleiner wärst, dann würde ich sagen für eine Kröte oder für einen Frosch. Du irrst dich. Ich bin eine Unke. Eine Unke? Aha. Und was tust du da unten im schwarzen Wasser? Ich warte. Ach so, du wartest? Auf meine Erlösung. Du musst nämlich wissen, dass ich in Wirklichkeit gar keine Unke bin. Sondern? Ich weiß nicht, ob ich dir trauen darf. Schick dich, Zwackelmann. Ach was, der weiß gar nicht, dass ich hier bin. Er ist heute bei einem Kollegen in Buxtehude. Stimmt das auch? Drei Finger aufs Herz. Und nun sage mir, wer du bist, wenn du keine Unke bist. Ich war einmal eine gute Fee. Oh, eine Fee. Ja, die Fee Amaryllis. Aber ich sitze seit 7 Jahren als Unke in diesem Unkenpfuhl. Der Zwackelmann hat mich verzaubert und eingesperrt. Was? 7 Jahre? Och, entsetzlich. Ja, aber warum hat der Zwackelmann das getan? Weil er böse ist. Schrecklich böse. Er kann mich nicht leiden, weil ich ihm manchmal ein bisschen dazwischen gezaubert habe. Ich bin ihm zu gut gewesen. Da hat er mich überlistet und eine Unke aus mir gemacht. Eine Unke. Oh, oh, oh, bitte weine nicht. Oh, bitte weine nicht. Sag mir lieber, ob ich dir helfen kann. Ja, das kannst du. Du brauchst mir nur ein gewisses Kraut zu verschaffen. Das Feenkraut. Aha. Es wächst ein paar Stunden von hier auf der hohen Heide. Ja. Wenn du mir etwas von diesem Kraut bringst und mich damit berührst, bin ich frei. Oh. Es macht allen bösen Zauber sogleich zunichte. Holst du es mir? Warum schweigst du? Ja, ich kann leider nicht weg hier. Auch ich bin gefangen in diesem Zauberschloss. Wenn ich versuche, das Schloss zu verlassen, dann packt mich jemand, den ich nicht sehen kann, reißt mich zurück und dann, oh, dann hagelt es Ohrfeigen. Aber wenn du mir raten kannst, wie ich hier wegkomme, dann hole ich dir das Kraut. Bloß ich fürchte, du kannst es nicht. Wenn du ein Stück deiner Kleidung im Schloss zurücklässt, ein Stück, das du unmittelbar auf dem Körper trägst, bist du frei und kannst gehen, wohin du magst. Ja, ist das auch wahr? Bedenke, ich bin eine Fee gewesen und kenne mich einigermaßen aus in der Zauberei. Am besten lässt du dein Hemd hier. Mhm. Es kann aber auch ein Strumpf sein. Oder dein Hut. Oh, auch der Hut? Der ist aber nur geborgt. Der gehört meinem Freund Seppel. Das spielt keine Rolle. Er tut es genauso. Ja, dann lasse ich selbstverständlich den Hut zurück. Er wird mir nicht fehlen, weil er mir sowieso nicht passt. Ja, und nun sage mir, wo ich das Feenkraut finde und wie es aussieht. Dann will ich es dir herbeischaffen. Viele Stunden von hier, auf der hohen Heide, steht eine alte Wetterfichte. Aha. Dort wartet den Aufgang des Mondes ab. Ja. Das Feenkraut findet man nämlich nur, wenn der Mond scheint. Ach so. Im Mondlicht beginnt es zu leuchten. Man sieht seine kleinen silbernen Blütendolden unter den Wurzeln der Wetterfichte hervorschimmern. Oh. Wenn du ein Büschel davon gepflückt hast, ist alles gut. Dann kann dir auch Zwackelmann keinen Schaden mehr zufügen. Ja, meinst du, dass er mich suchen wird, wenn er heimkommt und merkt, dass ich weg bin? Das glaube ich ganz bestimmt. Darum musst du dich sputen, damit du das Feenkraut möglichst bald in die Hand bekommst. Kasper ließ sich den Weg nach der hohen Heide genau beschreiben. Dann nahm er aus Zauberer Zwackelmanns Speisekammer ein Brot und 2 Würste mit und brach auf. Er kletterte durch das Kammerfenster hinaus in den Kräutergarten. Draußen nahm er den Hut ab und legte ihn unweit vom Zaun in das Petersilienbeet. Ob er es diesmal schaffte? Ihm war nicht besonders wohl zumute. Er dachte an gestern Abend und an die Ohrfeige, die er bekommen hatte. Ach was, ich versuche es. Mehr als Pech haben kann ich nicht. Aber diesmal ging alles glatt. Keine Geisterhand nahm ihn beim Kragen und riss ihn zurück, und es setzte auch keine Ohrfeige. Aufatmend ließ er sich jenseits des Zaunes ins Gras plumpsen. Donnerwetter, Donnerwetter. Wozu sein Seppelhut gut sein kann, man sollte es nicht für möglich halten. Die Unke hat recht gehabt. Doch nun, auf nach der hohen Heide. Kasperl wanderte 1 Stunde und 2 Stunden immer dem Weg folgend, den ihm die Unke beschrieben hatte. Erst durch den Wald, dann ein Stück auf der Landstraße, dann einen Bach entlang, bis er wieder an einen Wald kam. Und weiter und immer weiter. Es dunkelte schon, als er endlich am Ziel war. Er setzte sich unter die alte Wetterfichte am Ufer des schwarzen Teiches, zog Schuhe und Strümpfe aus, ließ seine müden Beine ins Wasser baumeln und wartete auf den Mond. Zum Zeitvertreib aß er das Brot und die 2 Würste auf. Zu blöd, dass ich immer an diesen Zwackelmann denken muss. Ob er wohl schon zurück ist aus Buxtehude? Und was wird er wohl tun, wenn er merkt, dass ich nicht mehr da bin? Wo der Mond bloß so lange bleibt. Willst du nicht endlich aufgehen, guter Mond? Wenn mich der Zwackelmann findet, bevor ich das Feenkraut pflücken konnte, ist alles aus. Hörst du mich, alter Mond? Du sollst endlich aufgehen. Aber der Mond ließ sich sehr viel Zeit. Er kam und kam nicht zum Vorschein. Und Kasperl saß wie auf Nadeln und dachte an Petrosilius Zwackelmann. Der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann brachte einen Bärenhunger mit, als er zwischen 8:30 und 9 Uhr abends auf seinem Zaubermantel aus Buxtehude zurückkehrte. Er hatte einen anstrengenden Tag hinter sich, hoffentlich waren die Bratkartoffeln schon fertig und hoffentlich reichten sie auch. Vom Schlossturm, wo er gelandet war, begab sich der große Zauberer schnurstracks hinab in den Speisesaal. Er nahm an der Tafel Platz, band sich eine Serviette um und klatschte dann in die Hände. Hier, Seppel! Seppel! Her mit dem Abendbrot, ich bin hungrig. Neptip, es rührt sich nichts. Seppel! Ich glaube, der Bursch ist in der Küche eingeschlafen. Na warte, du Satansbraten, dafür prügle ich dich grün und blau. Seppel! Seppel! Wo steckst du zum Donnerwetter? Komm herzu, und zwar augenblicklich! Willst du den großen Zauberer Zwackelmann warten lassen? Du, ich dresche dich windelweich. Ich verhaue dich, bis du krumm und lahm bist. Ob sich der Höllenbraten versteckt hat? Aber ich finde ihn, ja zum Teufel, ich finde ihn. Und dann soll er mich kennenlernen. Seppel! Petrosilius Zwackelmann schnackelte mit den Fingern und zauberte aus dem Nichts eine brennende Fackel herbei. Die Fackel über dem Kopf schwenkend rannte er kreuz und quer durch das ganze Schloss. Er suchte in allen Sälen nach Kasperl, den er für Seppel hielt. Er stieg in den Keller und kletterte auf den Dachboden, leuchtete jeden Winkel ab, schaute in alle Nischen und Ecken unter die Möbel und hinter die Vorhänge. Doch so viel er auch suchte und suchte und weiter suchte, er fand nichts. Mit einem Mal kam dem großen Zauberer ein Gedanke. Er eilte, so schnell ihn die Beine trugen, hinaus in den Kräutergarten. Tatsächlich! Da lag, ein paar Schritte vom Zaun entfernt, in der Mitte des Petersilienbeetes der Seppelhut. Ha! Ha! Was sehe ich da im Mondenschein? Pest und Hölle, ist das nicht Seppels Hut? Oh, ich beginne zu ahnen, was da passiert ist. Der Kerl hat es also geschafft und ist ausgerissen. Aber er soll sich wundern, wie schnell ich ihn wieder in meine Gewalt bekomme. Ich habe ja seinen Hut! Man muss wissen, dass Petrosilius Zwackelmann jeden Menschen, von dem er ein Kleidungsstück bei der Hand hatte, ohne Mühe herbeizaubern konnte. Mit beiden Händen ergriff er den Seppelhut und rannte in sein Studierzimmer. Her mit der Zauberkreide. Nun rasch auf dem Fußboden einen magischen Kreis gezogen und quer durch den Kreis ein paar Striche. So, es kann losgehen. Petrosilius Zwackelmann legte den Hut in die Mitte des Zauberkreises, genau auf die Stelle, wo sich die Striche kreuzten. Dann trat er zurück, hob die Hände und fuchtelte mit dem Zauberstab in der Luft herum. Herbei! Herbei! Wo auch immer er sei, des Hutes Besitzer, er stelle sich ein. Wo der Hut ist, da soll er auch selber sein. Hokus, Hokus, so sei es! Kaum hatte der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann ausgezaubert, da schlug aus dem Fußboden des Studierzimmers eine grelle Flamme empor und inmitten des Zauberkreises, genau auf der Stelle, wo sich die Striche kreuzten, stand Seppel, der richtige Seppel. Der, dem der Hut gehörte. Er hielt in der linken Hand einen schwarzen Lederstiefel, er schwang in der rechten Hand eine Schuhbürste. Alles in schönster Ordnung. Des Hutes Besitzer hatte sich eingestellt. Und doch ist es schwer zu sagen, wer von den beiden im Augenblick dümmer dreinschaute. Kasperls Freund Seppel oder der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Beim Satan und seiner neumal geschwänzten Großmutter. Was bedeutet das? Was will dieser wildfremde Mensch da in meinem Zauberkreis? Wer bist du zum Henker, Kerl? Und wie kommst du hierher? Wie ich hierher komme, weiß ich selber nicht. Eben noch habe ich dem Herrn Hotzenplotz in der Räuberhöhle die Stiefel geputzt, aber ich bin der Seppel. Der Seppel bist du? Ja. Das stimmt nicht. Doch. Ich kenne den Seppel nämlich, er war bei mir Dienstbote. Dieser Hut da, der Seppelhut, ist von ihm. Dieser Hut? Ach du liebe Güte, jetzt geht mir ein Licht auf. Sie meinen ja gar nicht den Seppel, sondern den Kasperl. Den Kasperl? Genau wie der Räuber Hotzenplotz. Auch er hat den Kasperl und mich verwechselt, weil wir uns nämlich verkleidet haben. Der Kasperl hat meinen Seppelhut aufgesetzt und ich seine Kasperlmütze. Hölle und Teufel, dann hat mir der Hotzenplotz also in Wirklichkeit den Kasperl verkauft, in der Meinung, das sei der Seppel. Ja, dann ist es kein Wunder, wenn ich mit Hilfe von Seppels Hut nur den richtigen Seppel herbeizaubern konnte und nicht den falschen. Pfui, Schwefel und Schusterpech, was hat dieser Hotzenplotz mir da eingebrockt? Aber noch gibt es ja einen Ausweg aus dieser Patsche. Ich brauche nur Kasperls Zipfelmütze, dann kann ich auch ihn herbeizaubern. Wenn ich dir glauben soll, dass du wirklich der Seppel bist, dann beweise es mir. Oh, aber gern. Sie brauchen mir nur zu sagen, was ich machen soll. Oh, ganz einfach. Indem du mir Kasperls Mütze gibst. Kasperls Mütze? Hä? Kasperls Mütze? Das geht nicht. Warum geht das nicht? Weil sie der Räuber Hotzenplotz doch verbrannt hat. Die Mütze? Die Kasperlmütze. Er hat sie vor meinen eigenen Augen ins Feuer geworfen. Aus purer Bosheit. Aus Bosheit, sagst du? Aus Dummheit, aus Unverstand? Oh, dieser Hotzenplotz, dieser verdammte blöde Jan, es ist zum die Wände hochlaufen. Wem gehört übrigens dieser Stiefel in deiner Hand? Gehört er dem Hotzenplotz? Ja, der gehört ihm. Ich habe ihn doch eben putzen müssen. Dann her damit, her damit. Diesen Unglückswurm will ich mir gleich mal vorknöpfen. Eilends zog der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann einen neuen Zauberkreis. Genau auf die Stelle, wo sich die Striche kreuzten, stellte er diesmal den Stiefel des Räubers Hotzenplotz. Wieder hob er die Arme und fuchtelte mit dem Zauberstab in der Luft herum. Herbei! Herbei! Wo auch immer ihr sei, der Stiefelsbesitzer, er stelle sich ein. Wo der Stiefel ist, soll er auch selber sein. Hokus Pokus, so sei es! Auch diesmal verfehlte der Zauberspruch seine Wirkung nicht. Es gab einen Krach, eine Stichflamme, und inmitten des Zauberkreises stand wie aus dem Boden gewachsen der Räuber Hotzenplotz. Er trug seinen warmen Hausrock und war in Strumpfsocken. Im ersten Augenblick machte auch er ein unbeschreiblich verdutztes Gesicht. Dann fing er zu lachen an. Zwackelmann, alter Spaßvogel, du gefällst mir. Ja. Das nenne ich einen Zauberer. Zaubert mich einfach aus meiner Höhle in sein Studierzimmer. Ach, und sieh mal einer an, der Kasper ist auch hier. Ich hatte mir schon den Kopf zerbrochen, wohin er verschwunden sein könnte. Schweig! Erstens ist das der Seppel und nicht der Kasperl. Zweitens hörst du sofort mit dem blöden Geschwafel auf, sonst vergesse ich mich. Zwackelmännchen, alter Freund, was ist los mit dir? Warum bist du denn so schrecklich grantig? Ich werde dir sagen, was los ist und warum ich grantig bin. Der Bursche, den du mir gestern verkauft hast, ist ausgerissen. Er war nicht der dumme Seppel, sondern der Kasperl. Ah, ja, das habe ich nicht gewusst. Aber du bist doch ein großer Zauberer, Zwackelmann. Warum zauberst du dir denn den Ausreißer nicht einfach wieder herbei? Ja, das hätte ich längst getan, wenn ich könnte, aber ich kann es nicht. Und warum nicht? Hä? Das will ich dir sagen, weil du die Zipfelmütze verbrannt hast. Du, es ist zum verrückt werden. Oh, du Gimpel von einem Räuber, du Obergimpel, Zwackelmann! Sieh dich vor. Ich ein Gimpel? Das lasse ich mir nicht bieten, das geht so weit. Wenn ich dich einen Gimpel genannt habe, stimmt das. Ein Mann, ein Wort. Abracadabra, Gimpuli, Gampuli, Hotzenplotz. Piep, piep, piep. Na, was sagst du nun? Bist du ein Gimpel oder bist du kein Gimpel? Ja, ja, du kannst noch so ängstlich piepsen und mit den Flügeln schlagen. Das rührt mich nicht im Geringsten. Ja, ja, ja, ich verstehe. Das hast du dir wohl nicht träumen lassen. Aber warte, es kommt noch besser. Ich schnackle bloß mit den Fingern und schon halte ich einen Vogelkäfig in der Hand. Siehst du ihn? Ist er nicht hübsch? Und vor allem so eng und klein, wie geschaffen für so einen kleinen Gimpel wie dich. Ja, ja, husch, husch, hinein mit dir. Na, sch, sch, bist du gezogen? So, und jetzt die Klappe zu. Fertig, da kannst du nun sitzen und drüber nachdenken, was aus dir werden soll. Und jetzt zu dir, Seppel. Seppel hatte mit Zittern und Beben dabei gestanden und zugeschaut, wie der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann seinen alten Freund Hotzenplotz in einen Gimpel verzaubert hatte. Als sich der große Zauberer nun an ihn wandte, fiel ihm das Herz in die Hosen. Gewiss wollte Petrosilius Zwackelmann jetzt auch ihn verzaubern, aber er täuschte sich. Zwackelmann hatte etwas ganz anderes mit ihm vor. Hör mich an, Bursche. Erstens schnappe dir diesen Vogelkäfig. Ja, bitte, Herr Zauberer. Und zweitens, begib dich durch diese Türe dort. Oh, ach herrje, das ist sicherlich eine Gefängnistür. Sagtest du etwas? Nein, nein, nein, nein, ich gehe ja schon. Oh, ja. So. Und jetzt nach links. Links. Links. Und nun dort den Gang hinunter. Den Gang hinunter. Ja. Durch die Tür da. Ja, öffne sie. Na, mach schon! So, da wären wir. Dieser Raum ist die Küche meines Zauberschlosses. Kannst du dir denken, was du hier sollst? Eigentlich nicht, Herr Zauberer. Du sollst hier Kartoffeln schälen. 16, nein, 18 Eimer Kartoffeln schälen und kleinschnippeln. Wenn ich zurückkomme, wünsche ich, Bratkartoffel zu speisen. Verstanden? Verstanden, Herr Zauberer. Hier ist das Küchenmesser. Und hier steht die Abfalltonne. Den Vogelkäfig kannst du dir auf den Tisch stellen. Ja. Lass dir von Hotzenplotz etwas vorzwitschern bei der Arbeit, damit dir die Zeit nicht zu lang wird. Und sie? Ich fliege auf meinem Zaubermantel den Kasperl suchen. Der Kerl soll mir nicht durch die Lappen gehen. Ich werde ihn finden. So wahr ich der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann bin. Und dann mache ich kurzen Prozess mit ihm. Dunkelheit besser sehen zu können, setzte der große Zauberer Petrosilius Zwackelmann seine Nachtbrille auf. Dann eilte er auf den Schlossturm, bestieg seinen Zaubermantel und sauste los. Doch so scharf er auch Ausschau hielt und so weit er auch flog und umherspähte, es gelang ihm nicht, Kasperl zu finden. Inzwischen war nämlich über der hohen Heide der Mond aufgegangen. Sogleich hatte unter den Wurzeln der alten Wetterfichte das Feenkraut silbern hervorgeleuchtet und rasch hatte Kasperl ein Büschel davon gepflückt. Nun war er für Petrosilius Zwackelmann unsichtbar. Daran änderte auch die Nachtbrille auf des großen und bösen Zauberers Nase nichts. Ich kann mir das nicht erklären. Beim leibhaftigen Satan! Ich kann mir das nicht erklären! Der Bursche ist wie vom Erdboden verschlungen! Aber Ich muss ihn finden. Ich muss ihn finden! Das Feenkraut in der rechten Hand und die Hand in der Hosentasche hatte Kasperl den Rückweg angetreten. Zwei, dreimal geschah es, dass Zwackelmann auf dem Zaubermantel genau über ihn hinwegrauschte. Dann zog Kasperl erschrocken den Kopf ein und duckte sich. Aber auch wenn er sich nicht geduckt hätte, hätte ihn Zwackelmann nicht erspähen können, obgleich er so niedrig flog, dass Kasperl den Luftzug spürte. Wohlbehalten erreichte Kasperl im Morgengrauen das Zauberschloss. Gottlob, dass ich endlich da bin. Ach, du großer Schreck. Zwackelmann hat ja das Küchenfenster verriegelt. Oh, wie komme ich bloß hinein zu der armen Unke? Oh, ob ich es mal am Tor versuche? Auch das Tor war verschlossen. Doch Kasperl berührte es mit dem Feenkraut. Da tat es sich vor ihm auf und er konnte eintreten. Aber in diesem Augenblick hörte er über sich in der Luft ein gewaltiges Sausen und Brausen. Und als er emporschaute, sah er, dass Zwackelmann eben jetzt auf dem Schlossturm landete. Oho! Was bei allen geschwänzten Teufeln bedeutet das? Eben hat sich das Tor meines Zauberschlosses geöffnet und wieder geschlossen. Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Jemand, den ich nicht sehen kann, hat sich Zutritt zu meinem Schloss verschafft. Wer es auch immer sein mag, ich werde ihn finden und grässlich für seinen Vorwitz bestrafen. Potzschwefel und Marter und Höllenfeuer, das schwöre ich! Immer drei Stufen auf einmal nehmend rannte der große Zauberer die Wendeltreppe hinunter ins Erdgeschoss. Zornig schwang er den Zauberstab über seinem Kopf. Unterdessen war Kasperl schon in den Keller hinabgeeilt und lief durch den finsteren Gang nach dem Unkenpfuhl. Diesmal hatte er keine Laterne mit, aber da er das Feenkraut in der Hand hielt, konnte er sie entbehren. Er sah in der Finsternis wie mit Katzenaugen. Die erste Tür. Nun die zweite. Und jetzt die dritte. Da bin ich. Ich habe es. Sage mir, was ich tun soll. Reich mir die Hand herunter und hilf mir herauf. Ja, aber dazu muss ich mich aber erst auf den Boden legen. Oho, warum stehen die Türen offen? Was bei allen höllischen Heerscharen bedeutet das? Oh, du grundgütiger Satan, ich ahne Unheil. Oh, horch, welch ein Lärm. Ach, du grüne Sieben, ich glaube, das ist der Zwackelmann. Gleich muss er da sein. Mach schnell, Kasperl. Wenn ich dich erwische, Kerl, wenn ich dich erwische, dann sollst du mich kennenlernen. Ich bringe dich um, ich vernichte dich, ich zerquetsche dich zwischen den Fingernägeln wie eine Wanze. Setze mich neben dich auf den Fußboden ja. Und berühre mich mit dem Feenkraut. Hm? Aber rasch jetzt, ganz rasch jetzt. Kasperl gehorchte. Im gleichen Augenblick stürmte der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann durch die letzte Tür. Aber plötzlich erstarrte er und verstummte. Auch Kasperl erschrak, aber nicht vor dem Anblick des bösen Zauberers. Er erschrak vor dem großen Licht, das den Keller erfüllte. Es blendete ihn und er musste die Augen schließen. Als er sie wieder öffnete, sah er, dass neben ihm eine schöne Frau stand. Sie leuchtete wie die Sonne. Alles an ihr, das Gesicht und die Hände, ihr Haar und das lange goldene Kleid, war so schön, dass es nicht zu beschreiben ist. Gift und Galle, wie wird mir, welch grässlicher Anblick! Du hast ausgespielt, großer und böser Zauberer Petrosilius Zwackelmann. Ich bin keine Unke mehr. Ich bin wieder die Fee Amaryllis. Nach 7 Jahren im Unkenpfuhl bin ich endlich frei und zurückverwandelt in meine Gestalt, die du mir genommen hattest. Gib dich geschlagen, Bösewicht. Ich mich geschlagen geben? Du bist es. Ich gebe mich nicht geschlagen, nie und nimmer. Lieber will ich auf der Stelle tot umfallen und für immer zur Hölle fahren. Halt ein, du weißt nicht mehr, was du sagst. Ich weiß sehr genau, was ich sage. Tot umfallen will ich und für immer zur Hölle fahren. So sei es, so sei es, so sei es. Um Himmels Willen. Das war ja schrecklich, wie der da auf einmal in Grund und Boden versunken ist und die Flammen sind aus der Tiefe emporgeschlagen. Ach, und nach Schwefel stinkt's plötzlich im Keller. Nach Pech und Schwefel. Der große und böse Zauberer Petrosilius Zwackelmann hat das Ende genommen, das er verdient hat. Komm nun. Wir wollen das Schloss verlassen, Kasperl. Ja, das finde ich auch. Aber zuvor muss ich noch mal rasch in die Schlossküche, weil ich hungrig bin. Kommen Sie mit? Ja, Kasperl, ich komme mit dir in die Schlossküche. Seppel hatte die halbe Nacht lang in der Küche des Zauberschlosses Kartoffeln geschält. Und es hatte ihn schreckliche Mühe gekostet, dabei nicht einzunicken. Die Angst vor dem großen Zauberer Zwackelmann hatte ihn wachgehalten. Erst als die letzte Kartoffel geschält und zerschnippelt war, ließ er sich auf dem Küchenhocker einfach nach vorn kippen und schlief ein. Seppel! Hey! Seppel! Ja, willst du nicht aufwachen? Na ja, war ich denn eingeschlafen? Entschuldigen Sie bitte, Herr Zwackelmann. Zwackelmann, der ist tot und erledigt. Herr Ees, ist denn das möglich? Der Kasperl, juhu, der Kasperl. Halt, Seppel, nicht so stürmisch, du drückst mir ja alle Rippen im Leib in zwei. Aber sag mal, wie kommst du denn bloß hierher? Oh, das ist eine lange Geschichte, Kasperl, aber ich will sie dir gern erzählen. Erzähle ihm die Geschichte ein wenig später, Seppel. Oh, alle Wetter. Wer ist denn die schöne Dame da? Die Dame ist eine Fee. Ja, die Fee Amaryllis. Ui, ist die aber schön. Oh, und das vornehme Kleid, das sie anhat. Kommt jetzt mit mir, ihr beiden. Wir wollen das Schloss verlassen. Ja, Seppel, komm mit hinaus. Oh ja, ich wüsste nicht, was ich lieber täte. Ja, freilich, dich nehme ich auch mit. Nur keine Aufregung. Guck mal, ein Vogelkäfig mit einem Piep, Mats. Mit einem Gimpel, und zwar einem ganz besonderen. Kasperl und Seppel folgten der Fee Amaryllis hinaus vor das Schlosstor. Dort hieß sie die Fee ein Stück weiter gehen, bis an den Waldrand. Sie selbst aber blieb zurück. Und als Kasperl und Seppel den Waldrand erreicht hatten, wandte sie sich dem Schloss zu und hob die Hand. Da stürzte das graue Gemäuer lautlos in sich zusammen. Und nichts blieb von Zwackelmanns Zauberschloss übrig, als ein Haufen geborstener Mauersteine und Dachziegel. Und darunter begraben der Unkenpfuhl. Die Fee Amaryllis ließ rings um den Schutthaufen eine Dornenhecke emporwachsen. Dann kehrte sie ihr den Rücken und kam auf die beiden Freunde zu. Sie ging nicht, sie schwebte. Und wo sie vorüber schwebte, da neigten sich Laub und Gras. Ich kehre nun heim in das Feenreich. Doch bevor ich dorthin zurückkehre, will ich dir danken, Kasperl. Sei gewiss, dass ich niemals vergessen werde, was du für mich getan hast. Nimm diesen Ring und behalte ihn. Doch wisse, es ist ein Wunschring. Drei Wünsche stehen dir frei. Wie auch immer sie lauten mögen, wenn du sie aussprichst und drehst dabei an dem Ring, er erfüllt sie dir. Oh, Mensch, Kasperl, ein richtiger Wunschring. Du, komm, Willst du dich nicht bedanken? Hä? Ja. Ich danke schön. Danke. Danke schön. Wenn hier jemand zu danken hat, dann bin ich es, Kasperl. Ade nun, ihr beiden. Lebt wohl und kommt gut nach Hause. Ich wünsche euch Glück und Gesundheit und frohen Mut. Heute und morgen und immer da. Im Davonschweben wurde die Fee Amaryllis rasch immer lichter und luftiger, bis sie sich schließlich ganz auflöste und verschwand. Kasperl und Seppel brauchten eine ganze Weile, bis sie imstande waren, etwas zu sagen. Dann aber fingen beide im gleichen Augenblick zu erzählen an. Kasperl, kannst du dir gar nicht vorstellen. Sie redeten eine Zeit lang lauter aufeinander ein. Kasperl auf Seppel und Seppel auf Kasperl. Jeder erzählte von seinen Erlebnissen. Keiner verstand den anderen. Da wurde es Kasperl zu bunt. Er hielt Seppel einfach den Mund zu. Aufhören. Also so geht das wirklich nicht. Es darf immer nur einer reden. Gut, Kasperl, wir zählen es an den Knöpfen ab. Ja, einverstanden. Ja, gut, einverstanden. Also ich. Mensch, Kasperl, lass dir erzählen, was ich alles erlebt habe. Du kannst dir gar nicht vorstellen. Das ist eine tolle Geschichte, eine tolle Geschichte. Also, das ist großartig. Kasperl, ja. Kasperl, ich glaube, wir haben beide gleich viel Knöpfe am Rock. Das glaube ich auch. Wir müssen es anders machen. Mhm. Versuchen wir es einmal mit einem Abzählreim. Du wirst sehen, dann klappt's. Na schön, meinetwegen. Ja, also, erst spucke ich dreimal auf den Zeigefinger. Ja, so, ja. Und nun zähle ich. Am, dam, des, ene, bene, bes, ene, bene, Butterwackel, am, dam, des. Kasperl, du darfst als Erster erzählen. Also, jetzt pass auf. Also, nachdem ich der Hotzenplotz wieder in den Sack gesteckt hatte, ist er mit mir vor das Schloss des großen Zauberers Petrosilius Zwackelmann gegangen. Und Kasperl erzählte des Langen und Breiten von seinen Abenteuern. Er redete wie ein Wasserfall. Seppel bekam vom Zuhören feuerrote Ohren und fing zu schwitzen an. Vor Aufregung wagte er kaum zu schnaufen. Als Kasperl von Zwackelmanns traurigem Ende berichtete, schlug er die Hände über dem Kopf zusammen. Mensch, Kasperl, das hätte ich ahnen sollen. Wieso? Nun erzählte auch Seppel. Er schilderte Kasperl, wie schlecht es ihm in der Räuberhöhle ergangen war und dass Hotzenplotz seine Kasperlmütze verbrannt habe. Was sagst du da, Seppel? Oh, er hat meine Zipfelmütze. Er hat sie ins Feuer geworfen. Och, die schöne Mütze, ja. Es ist zum Heulen. Ja. Aber na, warte, der Hotzenplotz, der kann sich auf was gefasst machen. Er muss hinter Schloss und Riegel, der alte Haderlump, jetzt erst recht. Kasperl, tröst dich. Der sitzt schon. Was? Er sitzt? Ja, als Gimpel in diesem Vogelkäfig. Der Zauberer Zwackelmann hat ihn verzaubert und in den Käfig gesperrt. Ja, Kasperl, da staunst du wohl. Ja, und was nun? Nun, auf dem schnellsten Wege mit dem Gimpel zum Wachtmeister Dimpfelmoser und dann nach Hause. Aber zuvor brauche ich eine neue Zipfelmütze. Woher willst du die denn nehmen? Wir haben ja den Wunschring. Vergiss das nicht. Oh, du drehst an dem Ring? Ja, und ich sage, ich wünsche mir eine Zipfelmütze, genau wie die alte. Donnerwetter! Da kommt eine Zipfelmütze vom Himmel geschwebt und senkt sich auf Kasperls Kopf. Oh, großartig. Oh, wenn ich es nicht selber gesehen hätte, wie Hotzenplotz deine alte Kasperlmütze ins Feuer geworfen hat, würde ich es niemals glauben, dass die seine neue ist. Doch nun komm endlich, Kasperl. Ja, Seppel, nun komme ich. Wir nehmen den Vogelkäfig zwischen uns und dann nichts wie los. Du, Seppel. Kasperl? Du, Seppel. Ich freue mich. Ich auch. Glaubst du nicht? Und Großmutter wird sich auch freuen. Ja, Großmutter. Ach, du liebe Zeit, Seppel. Was hast du denn? Warum machst du denn so ein Gesicht? Seppel, mir ist etwas eingefallen. Wir hätten das Allerwichtigste fast vergessen. Das Allerwichtigste? Ja, Großmutters Kaffeemühle. Oh, Jemine, du hast recht, Kasperl. Großmutters Kaffeemühle muss her, da hilft alles nichts. Hotzenblotz hat sie in seiner Höhle versteckt, ich weiß das. Also kehrt und zurück in seine Räuberhöhle. Kommt doch gar nicht in Frage, Seppel. Das machen wir doch sehr viel einfacher. Wozu haben wir denn den Wunschring? Ich drehe daran und sage, ich wünsche mir Großmutters Kaffeemühle herbei. Sieh mal, da kommt etwas angeschwebt. Du, das ist sie. Da. Jetzt ist sie ins Gras geplumpst. Donnerlittchen, ist das fix gegangen. Du, Kasperl, ob sie auch keinen Schaden genommen hat? Ich werde sie am besten gleich mal ausprobieren. Ja. Oh, Kasperl, hört ihr das an? Sie spielt zweistimmig. Oh, da wird Großmutter aber horchen. Ja, merkwürdig. Wie ist denn das nur möglich? Kannst du dir das erklären? Ja, ja, ja. Oh, ob die Fee Amaryllis dahinter steckt? Ja, natürlich. Die Fee Amaryllis wollte uns eine Freude machen. Uns und Großmutter. Ja, aber was tun wir nun mit dem dritten Wunsch? Kannst du dir das nicht denken? Ich weiß es. Großmutter war in schrecklicher Sorge. Sie konnte sich nicht erklären, wo Kasperl und Seppel so lange steckten. Schon gestern war sie ein paar Mal zur Polizei gelaufen und hatte mit Wachtmeister Dimpfelmoser gesprochen. Auch heute versuchte sie wieder ihr Glück bei ihm auf der Polizeiwache. Als sie eintrat, saß der Herr Wachtmeister gerade hinter seinem Schreibtisch und frühstückte. Haben Sie endlich etwas von Kasperl und Seppel erfahren können, Herr Wachtmeister? Leider nicht, Großmutter. Von den beiden fehlt jede Spur. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist der Handwagen dort in der Ecke. Sie kennen ihn? Und ob ich den kenne? Er stammt ja aus meinem Keller. Kasperl und Seppel sind vorgestern früh damit losgezogen. Wo haben Sie ihn gefunden? Er lag mit den Rädern nach oben am Waldrand im Straßengraben. Wir haben ihn sichergestellt. Und was nun? Tja, da gibt es nur eines. Wir lassen Kasperl und Seppel durch den Gemeindediener öffentlich ausrufen. Glauben Sie, dass das hilft? Na, auf jeden Fall kann es nicht schaden. Ich bin Ihnen ja so dankbar, Herr Wachtmeister. Als alte, alleinstehende Frau ist man so schrecklich hilflos in solchen Dingen. Schon gut, Großmutter, schon gut. Schließlich ist es ja meine Pflicht, Ihnen zu helfen. Na, wo hab ich denn bloß das Kanzleipapier? Ach, da liegt es ja. Also, schreiben wir. Öffentliche Bekanntmachung. Gesucht werden Kasperl und Seppel. Besondere Kennzeichen? Rote Kasperlmütze und grüner Seppelhut. Aha, rote Kasperlmütze und grüner Seppelhut. Gerade in diesem wichtigen Augenblick flog die Tür auf und herein stürmten Kasperl und Seppel. Großmutter wäre bei ihrem Anblick fast wieder in Ohnmacht gefallen, diesmal jedoch vor Freude. Sie schloss Kasperl und Seppel in beide Arme und lachte und weinte gleichzeitig. Dass ihr nur wieder da seid! Ich hatte so entsetzliche Angst um euch. Aber seid ihr erst denn auch wirklich? Ich kann es gar nicht glauben. Ja, was sagen Sie bloß zu dieser Überraschung, Herr Wachtmeister. Ich muss sagen, es reicht mir. Konntet ihr nicht eine Weile früher kommen? Nein, das war leider nicht möglich, Herr Wachtmeister. Aber wir haben Ihnen dafür etwas mitgebracht, was Sie freuen wird, nämlich den Räuber Hotzenplotz. Schapperlott, ist das möglich? Jawohl. Wo habt ihr ihn? Hier, im Käfig. Was? Wie? Hier im Vogelkäfig? Das ist doch kein Räuber, das ist ein Gimpel. Glaubst du, ich lasse mir das gefallen? Ich bin eine Amtsperson. Wer sich über mich lustig macht, kommt ins Loch. Kasperl wartete, bis sich der Wachtmeister wieder etwas beruhigt hatte. Dann drehte er seinen Wunschring und wünschte sich, dass aus dem Gimpel im Vogelkäfig wieder der Räuber Hotzenplotz werde. Augenblicklich erfüllte sich auch der dritte und letzte Wunsch. Da, wo eben noch der Gimpel gesessen hatte, stand plötzlich der Räuber Hotzenplotz. Er stand mitten auf Wachtmeister Dimpfelmosers Schreibtisch. In Hausrock und Strumpfsocken stand er da und sein Kopf steckte bis an die Schultern im Vogelkäfig. He, sieh da! Herunter von meinem Schreibtisch! Was fällt Ihnen ein, da hinaufzusteigen? Wer sind Sie denn eigentlich? Aber, Herr Wachtmeister Dimpfelmoser, das ist doch der Räuber Hotzenplotz. Wollen Sie ihn denn nicht festnehmen? Dies soll der Räuber Hotzenplotz sein? Unsinn! Ein Räuber in Strumpfsocken! Doch, ich erkenne ihn genau wieder. Er ist es wirklich. Sie müssen ihn festnehmen. Mich festnehmen? Dass ich nicht lache. Aus dem Weg! Aus dem Weg! Vorsicht! Er springt aus dem Fenster! Festhalten, den Halunken! Festhalten! Hotzenplotz rannte an Wachtmeister Dimpfelmoser vorbei zum Fenster. Er stürzte sich Hals über Kopf durch die Scheibe und wollte das Weite suchen. Doch Seppel erwischte ihn bei den Füßen und Kasperl, nicht faul, ließ den Rollladen niedersausen. Ratsch war der Räuber Hotzenplotz festgeklemmt. Er hing mit dem Kopf und dem Oberkörper im Freien und zappelte wie ein Fisch auf dem Trockenen. Hilfe! Hilfe! Was ist denn das? Das, werter Herr Räuber Hotzenplotz, ist ein Rollladen, wenn Sie nichts dagegen haben. Ich habe ihn heruntergelassen, als Sie zum Fenster hinaus wollten. Und nun sind Sie festgeklemmt. Festgeklemmt. Festgeklemmt. Oh, verflixt doch mal. Ich bin festgeklemmt. Ja, ja, ja. Oh, es drückt mir die Nuft ab. Ich kann nicht mehr. Wie lange wollt ihr mich denn hier hängen lassen? Das kommt ganz auf Sie selbst an, Herr Räuber Hotzenplotz. Wenn Sie brav stillhalten, ist es im Nu vorbei. Vorwärts, vorwärts, Herr Wachtmeister Dimpfelmoser. Wollen Sie ihn denn nicht fesseln und abführen? Fesseln und abführen? Ja, natürlich. Selbstverständlich wird er gefesselt und abgeführt. Und wie ich ihn fessle und abführen werde, den Burschen, nach allen Regeln der Polizeikunst. Hotzenplotz ließ sich von Wachtmeister Dimpfelmoser die Hände mit einem Strick auf den Rücken binden und tat keinen Mucks dabei. Dann hob Kasperl den Rollladen ein wenig an. Wachtmeister Dimpfelmoser und Seppel zerrten den Räuber Hotzenplotz aus dem Fenster. Schwer wie ein Sack Kartoffeln plumpste er in den Vorgarten. Oh, ich habe eine große Bitte, Herr Wachtmeister. Könnten Sie mir nicht den Vogelkäfig runternehmen? Nein, der bleibt drauf. Mit dir bin ich vorsichtig. Richtig, richtig. Was geschieht nun mit ihm, Herr Wachtmeister? Der Halunke wird dreimal am Strick durch die ganze Stadt geführt. Dann kommt er fürs Erste ins Spritzenhaus. Aha. Und fürs Zweite? Fürs Zweite wird man ihm den Prozess machen. Abmarsch! Während der Wachtmeister Dimpfelmoser den Räuber dreimal am Strick durch die ganze Stadt führte, gingen Kasperl und Seppel mit der Großmutter nach Hause. Großmutter deckte geschwind den Kaffeetisch. Dann lief sie hinaus in die Speisekammer und brachte ein großes Blech Pflaumenkuchen hereingeschleppt. Auch eine Schüssel voll Schlagrahm stellte sie auf den Tisch. Nanu, aber Großmutter, ja, was machst du denn für Sachen? Ist denn heute Sonntag? Gewiss doch. Heute ist Sonntag bei uns, wenn auch anderswo Mittwoch ist. Aber entschuldigt mich bitte einen Moment. Ich muss rasch zur Frau Meier hinüber. Ja, aber was willst du denn bei der Frau Meier? Sie bitten, dass sie uns ihre Kaffeemühle leiht. Wir wollen doch Kaffee trinken. Mhm. Und ohne Kaffeemühle geht das nicht. Recht hast du, Großmutter. Ohne Kaffeemühle geht es wirklich nicht. Übrigens, hier, bitte sehr. Ist es die Möglichkeit? Ja. Meine Kaffeemühle. Jawohl, Großmutti, deine Kaffeemühle. Deshalb sind wir ja schließlich losgezogen, den Räuber zu fangen. Meine Kaffeemühle, meine schöne neue Kaffeemühle. Spielt sie auch noch, wenn man dran kommt? Wie wäre es, wenn du das gleich mal ausprobierst? Gut. Ich probiere es. Tatsächlich, sie spielt. Und sie spielt sogar zweistimmig. Aber wie ist denn das möglich? Großmutti, das ist eine lange, lange Geschichte. Die erzählen wir dir an der Kaffeetafel. Bei Pflaumenkuchen und Schlagrahmen.